verschlossen waren die Gesichter, 18 Stunden die Hände. Was war das nur für ein Leben bei so viel Elend und Schmerzen? Das Leben hat sich erhoben, zu kämpfen gegen den Tod. Die starken Fäuste des Volkes zerschlagen Hunger und Not. Gewordenen Händen begrabe ich heute mein Elend, pflüge die eigene Erde und gebe den Kindern das Brot. Das neue Leben beginnt, die Zeit des Volkes ist da, wir tun die Hände zusammen und keiner hält uns mehr auf. Schließen und lass sie nicht mehr heran. Unser erster Schlacht, der Sieg reicht.